Städtchen am schönsten auf der Welt. In Palma, Palma di Mallorca. Wo scheint die Sonne für so wenig Geld? In Palma, Palma di Mallorca. Urlaub mal zu zweit oder ganz allein. Palma de Mallorca lädt uns alle ein. Palma, Palma, Palma de Mallorca. Leben, Leben, träumen auf Mallorca. Palma de Mallorca, Insel dort im Wind. Palma de Mallorca, wo wir glücklich sind. Palma de Mallorca, Lichterglanz beim Wein. Palma de Mallorca lädt uns alle ein. Wo kannst du träumen am himmelblauen Meer? Beschwert. In Palma, Palma de Mallorca. Du vergisst die Zeit deiner Einsamkeit. Palma de Mallorca ist ja gar nicht weit. Palma, Palma, Palma de Mallorca. Palma de Mallorca.